Der englische Dichter Oscar Wilde befindet sich auf einer Vortragsreise durch den Wilden Westen. Begleitet wird er von dem Tourneemanager Mr. Vale. Sie erledigen das mit der Kunst und überlassen mir das Geschäft. Von Mr. O'Connor, dem ständig alkoholisierten Reporter der New York Sun. Wahrheit ist eine ziemlich schlüpfrige Angelegenheit. Von einer französischen Comtesse. Oscar, Sie sind ein wahrer Teufel. Ihrem Begleiter, Colonel von Hesse, einem ehemaligen deutschen Offizier. Darf ich Ihnen eine Geschichte aus meinem Leben erzählen? Und von seinem schwarzen Diener, Henry. Ja, Mister. Und noch jemand scheint die Truppe zu begleiten. Ein grausamer Serienkiller, der auf bestialische Weise Prostituierte ermordet und zerstückelt. Nimm es, nimm es. Bundesmarschall Grigsby aus Denver hat zufällig erfahren, dass in 3 Städten, in denen Oscar seine Vorträge gehalten hat, solche Morde verübt wurden. Als Wilde dann mit seinem Gefolge nach Denver kommt und auch hier eine Prostituierte getötet wird, ist er sich seiner Sache ganz sicher. Wie ich das sehe, sind Sie das Arschloch, Wilde. Oder einer von Ihren Leuten. Also beschließt Oscar, sich selbst auf die Suche nach dem Mörder zu begeben. Ich werde den Mörder durch die konsequente Anwendung poetischer Fantasie entlarven. Oscar Wilde im Wilden Westen von Walter Satterthwaite. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Teil 2. Sorry, Mister, farbige gibt's bei uns nicht. Ich hatte auch keinen bestellt. Tut mir leid, aber ich muss an die anderen Gäste denken. Die Luft war durchtränkt vom Geruch nach abgestandenem Bier, Schweiß und Schimmel. Auf der Suche nach dem Mörder waren Oscar und Henry, den er gebeten hatte mitzukommen, in einem finsteren Saloon gelandet. Vielleicht sollte ich Ihnen das erklären. Mr. Wilde. Ich leide unter Anfällen. Verstehen Sie? Wirklich scheußliche Anfälle, bei denen ich Schaum vor dem Mund habe und wild durch den Raum springe. Henry ist der Einzige, der dann mit mir umgehen kann. Dafür haben Sie doch sicher Verständnis. Was ist da also? Sowas wie eine Krankenschwester? Etwas in der Art, ja. Er hat bei Hegel in Deutschland studiert. Also gut. Aber nur dieses eine Mal. Mr. Oscar... Ich trinke einen Schnaps nicht. Nun, Henry, unter den gegebenen Umständen sollten wir das lieber für uns behalten. Ja, Sir. Ich hörte, dass in der Nähe eine arme junge Frau umgebracht wurde. Molly Woods, ein Luder. Haben Sie in Würfel geschnitten wie Suppenfleisch, sagt man. Leiden Sie schon lange unter diesen Anfällen? Seit meiner Kindheit. Hatte sie Freunde? Jemand, mit dem ich sprechen könnte? Wissen Sie, ich bereite eine kleine Monographie über dieses Thema vor. Einen Essay, einen Artikel. Ein Schreiber. Sprechen Sie mit dem alten Larsen da drüben. Er hat die Leiche gefunden. Der alte Larsen war wirklich alt. Ein kleiner, verhutzelter Mann, dessen lange graue Haare eine rosa gefleckte Halbglatze schmückten. Als Oscar ihm einen Whisky anbot, leckte er sich die Lippen. Auf die Mädels mit lockerer Moral und engen Mösen. Ja, sowieso. Wie ich hörte, kannten Sie Molly Woods? Schrecklich. Einfach schrecklich. Hab mal gesehen, wie ein Bursche von einem Grizzly halb aufgefressen worden war. Das war ein Kinderspiel gegen das, was mit der armen Molly passiert ist. Sie hatte ein goldenes Herz, weißt du? Wenn ich je rauskrieg, wer sie umgelegt hat, dann schieß ich die gelbbäuchige Wanze höchstpersönlich überm Haufen. Auge um Auge, sagt die Heilige Schrift. Wie alt war sie, Mr. Larsen? Mittel, würde ich sagen. Mittel? So an die 40. Und wie sah sie aus? Wie ich schon gesagt habe, schrecklich. Vom Gesicht war nichts mehr über. Nur ihr weißer Schädel hat mich vom Bett aus angegrinst. Und dann die ganzen Fetzen von ihr. Nein, nein, ich meinte vor der Tragödie. Na ja, hübsches Weibsbild ist sie gewesen. Hatte noch alles beieinander. War sie groß? Mittel, würde ich sagen. Sag mal, wie kommt's, dass du so viel über Molly wissen willst? Ich bin Reporter für die Londoner Times und schreibe einen Artikel über den Mord im amerikanischen Westen. Da bist du an den Richtigen geraten. Ihre Füße laufen zum Bösen und sie sind schnell dabei, unschuldig Blut zu vergießen. Weißt du, wo das steht? In der Heiligen Schrift? Klar, aber wo in der Heiligen Schrift? Ich fürchte, das ist mir entfallen. Hat Molly Woods vielleicht... Wie steht's mit dir, mein Junge? Jesaja 59. Vers 7. Woher weißt du das? Mein Vater, Sir, der war Priester. Dann geht das in Ordnung. Also, was willst du wissen, Söhnchen? Hat Molly Woods einen bestimmten Kundentyp bevorzugt? Oh ja. Die Molly stand ganz besonders auf solche Kunden, wo die Dollars nur so in den Taschen klimpern. War irgendetwas auffällig an der Frau? Irgendeine Eigenschaft, durch die sie sich aus der Masse hervorhob? Nee. Außer du nimmst ihre Haare. War richtig stolz auf ihre Haare. Die Molly waren knallrot und sie hatte eine Menge davon. Ich trinke in keinem Saloon nicht, wo Nigger drin sind. Oscar drehte sich um und sah hoch. Der Mann war gigantisch, ein Riese. Wie ein Turm ragte er in einem dunkelbraunen, schweren Pelz über den Tisch. Ach komm, Biff, lass gut sein, der Junge ist in Ordnung. Sein Vater war Priester. Das ist Biff, Jagdbüffel. Halt's Maul, ich hab gesagt, ich trinke in keinem Saloon nicht, wo Nigger drin sind. Nun, wie wäre es, wenn Sie einfach weiterziehen und sich einen anderen Saloon suchen würden? Was Oscar jetzt erwartete, war ein mehr oder weniger langer Austausch von Unhöflichkeiten, aber hier nahmen die Dinge einen ganz anderen Lauf. Urplötzlich flog Oscar durch die Luft und krachte kopfüber in die Sägespäne. Oh. Was ist so lustig, mein Freund? Wen haben wir denn da? Hä? Mein Kleiner? Ein zweiter Mann war auf der Bildfläche erschienen. Oscar erkannte den Schnäuzer, das dunkle gewellte Haar und vor allem die Augen, die immer noch so schwarz und leer waren wie die fernsten Regionen des Universums. Holiday. Man nennt mich Doc. Moment mal. Mit Ihnen habe ich keinen Streit. Falsch. Besser, Sie entschuldigen sich bei Mr. Wilde. Klar, sicher. Sorry, Mister. Sorry. Wollte keinem nicht wehtun. Nichts weiter passiert. Gut. Sie können jetzt gehen. Klar, sicher. Bin schon weg. Wiedersehen, Biff. Dr. Holiday. Dichter. Ich möchte mich für Ihr Eingreifen bedanken. Aber ich glaube, dass ich mich recht gut alleine aus der Affäre gezogen hätte. Wissen Sie, ich bin ein ziemlich guter Boxer. Behalten Sie Ihren großen Freund im Auge. Meinen Sie, er könnte noch einmal zurückkommen? Ich denke, er wird Sie im Auge behalten. Wir verlassen Denver morgen früh. Darf ich Ihnen einen Drink anbieten? Ein andermal. Wir sehen uns. Ein kleines, kühles Lächeln und der unheimliche Dr. Holiday verschwand. Also, Colonel, das ist eine wunderschöne Geschichte. Aber dass dieser Unteroffizier behauptet, er ist unschuldig, das überrascht mich kein bisschen. Fast jeder Spitzbube wollte mir das weismachen. Aber ich rede von etwas ganz anderem, Herr Marshall. Bewusst hätte der Unteroffizier nie getan, was er getan hat. Da saß also dieser Colonel von Hesse in seinem Büro. Whisky? Nein, danke. Und versuchte ihm diese seltsame Geschichte anzudrehen. Von einem Kerl, der Frauenleichen geschändet hat, ohne selbst etwas davon zu wissen. Marshall Grigsby wusste nicht, was er davon halten sollte. Sie wollen mir also erzählen, dass jeder der Männer der Mörder sein kann und nicht mal selbst was davon weiß? Ja. Dann könnten Sie ja selbst dieser Kerl sein, ohne was davon zu wissen. Genau. Wenn ich es wäre, könnte ich mich absolut nicht daran erinnern, diese Verbrechen begangen zu haben. Und das bedeutet, dass Sie in gewissem Sinne unschuldig sind. Sehe ich das richtig? Ich glaube, in gewissem Sinne sind wir alle unschuldig. Das kaufe ich Ihnen nicht ab, Mr. von Hesse. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die sind schlicht und einfach böse. Okay, sagen wir, einer der Tourneebegleiter ist auf die Art verrückt, die Sie beschrieben haben. Wer ist es Ihrer Meinung nach? Aber genau das ist der Punkt. Man kann es nicht wissen. Äußerlich wäre der Mann völlig normal. Also andersrum. Sagen wir, dieser Schweinehund weiß genau, was er tut. Wer, glauben Sie, was dann? Keiner. Denn keiner der Männer hat ein Verhalten gezeigt, das darauf hindeutet, dass er schuldig ist. Deshalb glaube ich ja, dass er vielleicht selbst nichts davon weiß. Tja. Mr. von Hesse, ich danke Ihnen, dass Sie vorbeigekommen sind. Als der Mann gegangen war, holte sich Grigsby eine neue Flasche Whisky, legte die Beine auf den Schreibtisch und dachte nach. Er nahm von Hesse seine Theorie nicht ab. Okay, man trinkt zu viel. Man hat ein Blackout. Vielleicht benimmt man sich wie ein Vollidiot. Aber man beschäftigt sich nicht stundenlang damit, eine Prostituierte in blutige Streifen zu schneiden. Während von Hesse sprach, hatte er versucht, sich ihn mit einem Messer vorzustellen. Molly Woods Leiche zerschneidend und zerhackend. Nee. Aber es war ihm nicht gelungen. Genauso wenig wie bei den anderen. Grigsby, du bist am Arsch. Ah, Greaves. Freut mich, dass du das so siehst. Du hast zum letzten Mal deine fette Nase in Dinge gesteckt, die dich nichts angehen. Mr. Vale war bei mir. Vale? Ja, der Manager von diesem Dichter. Er hat sich beschwert, dass du rumläufst und die Leute belästigst mit deinen Fragen. Ich habe mich gerade ausführlich mit dem Richter unterhalten. Und was soll ich sagen? Er war entsetzt. Wieso? Hat jemand vergessen, ihm sein Schmiergeld zuzustecken? Ach, sehr witzig. Der Richter hat ein Telegramm nach Washington geschickt, in dem er deine sofortige Abberufung verlangt. Du bist am Ende, Grigsby. Und das Tragische daran ist, dass du es nicht mal mitbekommst. Soll ich dir mein Taschentuch leihen? Ach, schau dich doch an, du bist ein abgewirtschafteter alter Säufer. Ist ja kein Wunder, dass deine junge, hübsche Frau dich verlassen hat. Kein Wunder, dass sie deine Belger genommen hat und nach Kalifornien abgehauen ist. Und jetzt hast du nichts mehr. Nicht mal einen Job. In 6 Monaten schnorst du Drinks in Nigger-Salons. Kann sein. Aber heute bin ich noch Marshall und du bist in meinem Büro. Und das gefällt mir nicht. Oh! Hä? Marshall? Okay, Ned. Gib mir den Hauptschlüssel. Den Hauptschlüssel? Ich muss mir die Zimmer von einigen Gästen ansehen. Das darf ich nicht. Mr. Leed hat gesagt, dass ich den Hauptschlüssel nie rausgeben darf. Und was hat er übers Schlafen bei der Arbeit gesagt? Mir sind nur mal kurz die Augen zugefallen. So wie gestern Nacht, oder? Marshall, Sie wollen mir doch keine Schwierigkeiten machen. Wenn einer der Gäste wiederkommt, sagst du, das Zimmermädchen macht gerade die Betten und klopfst 2-mal im Flur an die Wand. Grigsby war immer noch wütend. Dieser Mr. Vale hatte ihn also verpfiffen. Die Auseinandersetzung mit dem Polizeichef würde ihn mit Sicherheit seinen Job kosten. Langsam begann ihm der Fall über den Kopf zu wachsen. Das Einzige, was er über den Mörder wusste, war, dass er mittelgroße Füße hatte und die Gebärmutter von Molly Woods als Andenken mitgenommen hatte. Er begann in Wilds Zimmer. Die Schuhe, die er im Schrank ordentlich nebeneinander aufgereiht fand, befreiten den Dichter von jedem Verdacht. Nur bei einem Elefanten würde man diese Füße als mittelgroß bezeichnen. Dafür hatte O'Connor mittelgroße Füße. Außer leeren Schnapsflaschen fand Grigsby nichts. Weder ein Schlachtermesser, noch Erinnerungsstücke an Molly. Auch keine Aufzeichnungen. Nur ein leeres Notizbuch. Was soll der Scheiß? Ich denke, der Kerl ist Reporter. Auch von Hesse hatte mittelgroße Füße und Grigsby durchsuchte dessen Zimmer sorgfältig. Im Schrank stand ein Koffer voll deutschsprachiger Bücher. Die Kleidungsstücke hingen auf Bügeln, alles an seinem Platz und kein Staub in Sicht. Das Zimmer war makellos. Fehlanzeige. Henrys mickrige Kammer war sogar noch ordentlicher. Sie war leer. Offensichtlich war der Diener in ein anderes Zimmer umgezogen. Aber warum? Als Grigsby an dem Zimmer der Comtesse vorbeikam, blieb er stehen. Er wusste, dass sie und der Tourneemanager als Einzige im Hotel geblieben waren. A votre santé? Genau. Störe ich auch wirklich nicht? Keineswegs. Nun sagen Sie mir aber bitte, wie ich zu dieser Ehre komme. Ma'am, ich bin nur gekommen, um Sie zu fragen, ob Sie sich vielleicht doch noch an etwas erinnert haben. Leider nein. Den ganzen Tag habe ich mein Gehirn gemartert, aber ich erinnere mich an nichts, was Ihnen weiterhelfen könnte. Danke, dass Sie es versucht haben, Ma'am. Sie müssen mich Mathilde nennen. Ja, Ma'am. Und Ihr Vorname ist Bob? Das ist nicht gerade das ruhigste Hotel. Ja, Ma'am. Schluss mit diesem Ma'am. Komm mir vor wie 100. Sie müssen es sagen. Mathilde. Mathilde. Merci. Also, Bob, haben Sie inzwischen etwas herausgefunden? Nun, man kann wohl mit einiger Sicherheit sagen, dass es sich bei dem Kerl nicht um Ihren Freund Mr. Wilde handelt. Aber das ist doch wunderbar. Sie machen Fortschritte und ich bin froh. Ich mag Oscar sehr. Sagen Sie, Bob, sind Sie verheiratet? Ja, meine Frau und ich leben getrennt. Die Liebe. Sie sieht so leicht aus und doch führt sie bei jedem von uns immer wieder zu Komplikationen. Was ist? Haben Sie wieder Schmerzen? Bloß leichtes Rheuma. Soll ich Sie massieren? Sie meinen, sowas wie den Rücken kneten? Ja, sowas. Ich kann das sehr gut. Kommen Sie, Sie müssen Ihr Hemd ausziehen. Ziehen Sie ihr es dann auch aus? Bien sûr. Danke. Ich denke, wir müssen miteinander reden, Vale. Wollen Sie noch mehr Schändlichkeiten über meinen Haupt ausschütten? Wie bitte? Nach seiner Rückkehr ins Hotel war Oscar den Tourneemanager suchen gegangen. Vale saß in sich zusammengesunken in einer Ecke der Bar, vor einer fast leeren Whiskyflasche. Das war aus einem Stück, in dem ich mitgespielt habe. Sie haben nicht gewusst, dass ich selbst mal auf den Brettern gestanden habe, oder? Nein. Natürlich nicht. Für Sie bin ich ja nur der gierige alte Jack Vale. Ich bitte Sie. Aber ehrlich, so wie heute dürfen Sie nicht mehr mit mir reden. Ich meine, dass ich mit diesem Graves einen Deal gemacht habe. Das war doch nur für die Tournee. Damit dieser Arsch von Marshall uns die Tournee nicht kaputt macht. Die Tournee ist doch das Einzige, was zählt. Habe ich recht? Nun ja, bis zu einem gewissen Punkt. Ich wollte niemandem schaden. Natürlich nicht. Dann sind wir wieder Freunde, Oscar, mein Junge. Natürlich. Aber meinen Sie nicht, dass Sie sich besser hinlegen sollten? Das ist unsere letzte Nacht in Denver. Wie köstlich ist es zu schweben in der göttlichen Flut des Lichtes. Kommen Sie, ich bringe Sie nach oben. Mutlos und niedergeschlagen legte Oscar sich schlafen. Am Ende dieses langen, ereignislosen Tages vermisste er die violetten Augen, das tizianrote Haar und das schelmische, sinnliche Lächeln von Elizabeth Doe. Was hatte er schon herausbekommen? Nach stundenlangen Gesprächen mit alten Quartalssäufern wusste er nichts weiter über die Tote, als dass sie rotes Haar gehabt hatte. Ein Informationsfetzen von wahrhaft marginaler Bedeutung. Heute Nacht tanzte er wieder, kreiste, wirbelte, drehte sich auf hüpfenden Füßen mit locker fliegenden Armen. Bald wird es wieder eine geben. Auf dem gusseisernen Holzofen vor ihm stand die Waschschüssel aus Porzellan, fast bis zum Rand mit bräunlichem Wasser gefüllt. Er tänzelte darauf zu, fischte den glitschigen, schlaffen Fleischklumpen heraus und grub seine Zähne ins Fleisch. Sein Körper erbebte vor Freude, während die Luft Engelsflügeln gleich erzitterte. Henry, passen Sie bitte mit dem Gepäck auf. Ja, Sir. Oscar. Madam. Sie sehen heute großartig aus. Wenn dem so ist, Madam, liegt das allein an Ihrem Anblick. Oh, pass auf, Baby. Man kann diesen Dichtertypen nicht trauen. Das können Sie wahrlich nicht. Keine Form der Schönheit ist vor uns sicher. Kommen Sie, Oscar. Ich zeige Ihnen meinen Waggon. Sowas gibt's auf der ganzen Welt nicht noch einmal. Seit Oscar am Morgen von Tabor eine Nachricht erhalten hatte, dass er und Baby Doe die Tournee nach Manitou Springs begleiten würden, natürlich im eigenen Privatwaggon, fühlte sich Oscar mächtig, unüberwindlich. Wie Odysseus. Nichts konnte seine Laune beeinträchtigen. Ach, die Schnalle kommt also auch mit. Weder die Spitzenkommentare des Tourneemanagers noch die große Gestalt im Pelzmantel, die am Bahnhof herumlungerte und die so eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem brutalen Riesen aus dem Saloon hatte. Wie finden Sie meinen Waggon? Schwindelerregend. $10,000. Die Tapeten sind aus echter Goldfarbe. Und doch war da etwas. Ein Gedanke, der plötzlich aus einer abgelegenen Gehirnkammer aufstieg. Nacht für Nacht krochen diese fetten Lippen wie Nacktschnecken die makellose Haut ihres Halses hinab. Oscar drehte sich der Magen um. Was haben Sie? Ist Ihnen nicht gut? Wollen Sie uns schon verlassen, Oscar? Ich muss nach den anderen sehen, ob alle gut angekommen sind. Colonel? Ja, Mr. Wilde? Ich habe über Ihre Theorie nachgedacht. Wäre es nicht möglich, dass das versteckte Ich des Mörders ein Teil seiner Persönlichkeit ist, vor dem er sich fürchtet? Denken Sie an einen bestimmten Aspekt seiner Persönlichkeit? Könnte es nicht seine Sexualität sein? Im Abteil herrscht eine gedrückte Stimmung. Seit der Zug Denver verlassen hatte, hatte niemand etwas gesagt. Es war das erste Mal, dass sie seit den Gesprächen mit Grigsby alle wieder aufeinander trafen. Ach je, Oscar, wir sind in Begleitung einer Dame. Oh, in Frankreich stehen wir Gesprächen über Sexualität weitaus aufgeschlossener gegenüber. Das versteckte Ich des Mörders, was reden Sie denn da, Wilde? Der Colonel hat eine interessante Theorie entwickelt. Was für eine Theorie? Der Mörder weiß selbst nichts von seiner Identität. Er mordet, ohne es zu wissen. Und deshalb verdächtigt ihn noch keiner von uns. Sie geben Grigsby also recht, dass es einer von uns sein muss? Er mordet, ohne es zu wissen. Das ist Wahnsinn. Exakt. Die von mir dargestellte Situation ist eine Form des Wahnsinns. Ich sag Ihnen, wer hier wahnsinnig ist. Grigsby. Wieso? Mir kam er sehr vernünftig vor. Mathilde, was denken Sie? Ich fand ihn äußerst sympathique. Wo ist Grigsby überhaupt? Mir hat er erzählt, er beobachtet uns wie ein Falke. Keine Sorge. Wahrscheinlich wird er in einem höchst unpassenden Moment auftauchen. Aber kehren wir doch zu Ihrer interessanten Idee zurück, dass die Sexualität der Grund für die Spaltung des Mörders ist. Inwieweit hilft uns das bei der Feststellung seiner Identität? Wenn wir die psychologischen Eigenheiten des Mannes beschreiben könnten, wäre das vielleicht ein erster Schritt in diese Richtung. Das ist Schrott. Erstens haben Sie nicht eine Tatsache, auf die Sie Ihre Theorien stützen. Tatsachen würden uns nur verwirren. Zweitens vergessen Sie offensichtlich alle, dass wir hier über einen von uns reden. Über mich oder von Hesse oder Whale oder Sie, Wild. Oder Henry. Henry? Glauben Sie wirklich, nachdem wir die ganze Zeit zusammen gewesen sind, dass einer von uns ein Killer ist? Ein paar Wochen sind nicht lang genug, um einen anderen Menschen kennenzulernen. Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Ich denke, ob ein Mensch gut oder schlecht ist, kann man in ein paar Stunden abschätzen. Aber wenn Sie wirklich annehmen, dass es einer von uns ist, dann vergessen Sie mal Ihre Theorien und fangen Sie an, darüber nachzudenken, was Sie dagegen tun können. Wir könnten Paare bilden. Paare? Jeder würde jederzeit bei dem ihm zugewiesenen Partner bleiben. Auf diese Weise hätte keiner von uns die Möglichkeit, weitere Ungeheuerlichkeiten zu begehen. Ich nehme die Comtesse. O'Connor. Comtesse de la Mole ist natürlich über jeden Verdacht erhaben. Merci, Wolfgang. Vergessen Sie's. Paare bilden ist sowieso eine blöde Idee. Wenn ich wirklich glauben würde, dass einer von Ihnen ein Mörder ist, dann würde ich mit keinem von Ihnen in einem Zimmer schlafen wollen. Der Mörder hat noch nie einen Mann umgebracht. Woher wissen wir das? Vielleicht vergammeln ein paar Männerleichen in El Paso oder San Francisco. Vielleicht hat die bloß noch keiner gefunden. Will einer von Ihnen wirklich dieses Risiko eingehen? Ich würde dieses Risiko selbstverständlich auf mich nehmen. Aber wer würde es mit Ihnen auf sich nehmen? Keine Antwort. Alle schwiegen. Plötzlich hatte niemand mehr ein Interesse, über die psychologischen Eigenheiten des Mörders nachzudenken. Auch der junge Dichter nicht. Am Abend, im Anschluss an den Vortrag, gab die Elite von Manitou Springs einen Empfang für den englischen Dichter. Natürlich finde ich die Werke von Charles Dickens bewunderungswürdig. Allerdings erstaunt mich doch immer wieder die ungeheure Anzahl armseliger kleiner Waisenkinder, die er hervorbringt. Mögen Sie keine Kinder, Mr. Wilde? Ganz im Gegenteil, Madam. Ich denke, sie gehören zu den großen Schätzen im Leben eines Menschen. Sobald ich es mir leisten kann, beabsichtige ich, ein paar zu mieten. Entschuldigen Sie, darf ich Ihnen Mr. Wilde für einen Moment entführen? Ich bringe ihn sofort wieder zurück. Oscar, du hast mich den ganzen Abend ignoriert. Madam, ich versichere Ihnen, dass das keineswegs der Fall ist. Erlauben Sie mir zu bemerken, dass Sie es waren, die mich ignorierten. Und das schon seit 2 Tagen. Ich konnte nicht weg. Bobby hatte grässlich viele Geschäftstermine und brauchte eine Gastgeberin. Habe ich dir gefehlt? Ja, natürlich hast du mir gefehlt. Ich habe mit deiner Freundin, der Comtesse, gesprochen. Muss ich eifersüchtig auf sie sein? Eifersüchtig? Sie ist eine sehr schöne Frau. Und Französin. Ich verspreche dir, dass es nirgends auf der Welt eine Frau gibt, auf die du eifersüchtig sein müsstest. Können wir uns heute Nacht treffen? Tut mir leid. Bobby veranstaltet wieder seine todlangweilige Sitzung. Aber morgen früh könnte ich dir ein Plätzchen oben in den Bergen zeigen. Es ist wunderschön schattig und ruhig und gleich nebenan plätschert ein Bach. Wir können uns auf Kiefernadeln betten. Morgen. Um 9 Uhr wollte sie ihn vom Hotel abholen. Der Ballsaal war plötzlich zu klein für Oscar und sein Glücksgefühl. Und da ihn niemand zu beachten schien, trat er auf die Veranda. Aber es hatte ihn jemand beachtet. Während er mit Elizabeth Doe sprach, wurden die beiden von durchdringenden Augen fixiert. Ich erkenne dich, Schlampe. Ich erkenne dich, Nutte. Dichter? Oh, Dr. Holliday. Ich hatte Sie nicht gesehen. Ich war beim Vortrag. Haben Sie ihn nicht schon in San Francisco gehört? Wenn mir was gefällt, bleibe ich dabei. Nun, das ist äußerst schmeichelhaft für mich. Übrigens danke ich Ihnen nochmals für die Intervention in Denver. Ich habe das Gefühl, dass dieser große, haarige Gentleman anfing, eine Abneigung gegen mich zu entwickeln. Haben Sie ihn nochmal gesehen? Nein. Augen offen halten. Ja. Nochmals vielen Dank. Hab Sie mit Mrs. Doe reden sehen. Hübsche Frau. Ja, nicht wahr? Und dazu noch enorm einfühlsam. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist sie mit diesem Tabor verlobt. Prächtiger Bursche. Aber wissen Sie, irgendwie scheint er nicht ganz der Richtige für Sie zu sein. Oscar, mein Junge, dieser grässliche Marshall Grigsby ist gerade angekommen. Er sagt, er muss mit Ihnen reden. Nun, ich muss mich auf den Weg machen. Wie immer war es mir eine große Freude, mit Ihnen zu plaudern. Wir sehen uns. Oscar, wer ist dieser Mann? Dr. Holliday. Doc Holliday? Der Revolverheld? Ja, faszinierender Bursche. Er sprudelt förmlich über vor Geschichten und Anekdoten. Aber er war schon in El Paso. Und in Atchison. Was? Ich habe ihn gesehen. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Er saß an beiden Tagen im Publikum. Wo ist Grigsby? Marshall Grigsby war ziemlich überrascht, als ihm Oscar Wilde mitteilte, dass er Doc Holliday als einen außergewöhnlich charmanten Mann kennengelernt hatte. Doc Holliday als Hurenmörder? Ausgerechnet jetzt kam Wilde mit dieser Geschichte an, wo er zum ersten Mal das Gefühl hatte, der Sache auf den Grund zu kommen. Er fand den Doc beim Pokern im Palace Casino. Darum geht's, Bob. Der Dichter Oscar Wilde. Kennst du ihn? Hm. Es wurden einige Luder umgebracht, ermordet und zerstückelt. Wer immer das sein mag, macht's in den Städten, in denen Wilde seine Vorträge hält. Eine in San Francisco, eine in El Paso, eine in Atchison und vorgestern Nacht eine in Denver. Ich habe gehört, dass du in all den Städten gewesen bist. Zu den gleichen Zeiten wie Wilde. Woher gehört Bob? Egal, warst du da? Fragst du mich, ob ich Luder umbringe? Noch nicht. Ich war da, an allen Orten. Was ein Zufall. Luder umbringen, nicht mein Stil. Hatte ich auch nicht erwartet, Doc. Wie lange kennen wir uns, Bob? 5 Jahre, 6. Habe ich dir je Probleme gemacht? Bisher nicht. Ich denke, ein Mann, der keine Probleme macht, kann gehen, wohin er will, Bob. Ich denke, wenn Menschen umgebracht werden, hat ein Marshall das Recht, die eine oder andere Frage zu stellen, Doc. Die Frauen wollen die Vorträge hören. Und? Die Männer werden mitgeschleift, hinterher wollen sie spielen. Du folgst also der Tournee. Hm. Geschäft läuft? Komm zurecht. Ich nehme an, dass du nichts über die Leute weißt, die Wilde begleiten. Nein. Okay, Doc. Danke. Wir sehen uns, Bob. Docs Augen verrieten einem nur das, was Doc verraten wollte. Und Doc wollte nichts verraten. Trotzdem konnte Grigsby nicht glauben, dass er der Hurenmörder war. Da hatte er mittlerweile einen besseren Kandidaten. David O'Connor, das Reporter-Ass von der New York Sun. Haben Sie mir was zu sagen, Marshall? Hab heute deinetwegen ein Telegramm erhalten. War aber nicht vom Präsidenten, sondern vom Herausgeber deiner Zeitung. Soll ich es dir vorlesen? Macht Ihnen das Spaß? O'Connor, Lügner und Säufer, stopp. Nicht mehr Reporter für diese oder andere New Yorker Zeitung, stopp. Einleitung gerichtlicher Schritte bei weiteren Falschangaben. Klingt nicht sehr freundlich, oder? Haben Sie das Wilde schon erzählt? Ich dachte mir, wir beide reden erstmal in Ruhe darüber. O'Connor erzählte ihm eine rührselige Geschichte von einem geplanten Neuanfang in San Francisco. Aber dann sei seine Frau ganz überraschend an Lungenentzündung gestorben und er hätte nur noch getrunken. Bis Vail ihm begegnet sei und ihm ein Angebot gemacht habe. Sie sollten ein Buch über die Tournee schreiben. Verstehe ich das richtig? Mit dem schönen Titel Wilds Reisen in Amerika. Und warum weiß Wilde nichts davon? Wilds Idee. Er befürchtet, dass Wilde an dem Buch beteiligt werden will. Sieht ihm ähnlich. Hören Sie, Marsha, ich habe gehört, dass Ihnen die Frau davongelaufen ist. Andere Menschen wissen nicht, was es in einem Mann anrichten kann, wenn man die Frau verliert. Und noch etwas haben wir gemeinsam. Den Whisky. Keine Sorge. Ich erzähle Wilde nichts von deinem Geschäft mit Vail. Aber was das Trinken angeht, Sportsfreund, da sprichst du nur für dich. Ich kann ohne weiteres die Finger davon lassen. Wenn Sie meinen. Grigsby war mürrisch, traurig und ausgelaugt. Dabei hatte der Abend so gut angefangen. Das Telegramm hatte seine Lebensgeister geweckt. Und jetzt stand er wieder ganz am Anfang. Er hatte gelernt, dass der Schmerz der Fesseln Teil seines Ichs wurde, wenn er ihn nicht bekämpfte, sondern als Freund empfing. Die Dunkelheit flößte ihm keine Angst mehr ein. Mit der Zeit hatte er gelernt, mit ihr umzugehen. Er hatte fast schon eine Abneigung gegen das Licht entwickelt. Mit dem Licht kam der Priester. Und mit ihm die Hure, das rote Biest. Und immer, jedes Mal, ein anderer, neuer Schmerz. Führst du ein Kind auf den rechten Weg, so wird es im Alter nie davon abweichen. Du musst lernen, Junge. Seine Hand fuhr dem Jungen zwischen die Beine. Ohne die Mission würde er wie ein Strohfeuer verlodern. Ohne sie würde er verschwinden. Er brauchte die Mission so dringend, wie die Mission ihn brauchte. Bald. Ist der Wald nicht entzückend? Ja, bezaubernd. Oskar, du wirkst so geistesabwesend. Keineswegs. Die Freude über deine Gesellschaft hat mir nur ein wenig die Sprache verschlagen. Genau genommen war es die Schicksalhaftigkeit der Situation, die Oskar verunsicherte. Schließlich kam es nicht jeden Tag vor, dass man um die Hand einer jungen Frau anhielt. Auf einer Lichtung im dunklen Wald. Schon bei unserer ersten Begegnung wusste ich, dass wir beide auserwählt sind, etwas Großes zu schaffen. Manche Seelen sind so fein aufeinander abgestimmt, dass sie miteinander verschmelzen, sobald sie aufeinandertreffen. Oskar versuchte, sich dem Thema mit viel Feingefühl zu nähern. Aber Elizabeth Doe schien ihn nicht richtig zu verstehen. Oskar, Bobby und ich werden heiraten. Ich verstehe deine Gefühle. Er scheint ein anständiger Mann zu sein. Aber wenn er erst einmal hört, was zwischen uns vorgefallen ist... Er weiß schon, was zwischen uns vorgefallen ist. Du hast es ihm erzählt? Natürlich. Das ist ja prächtig. Und sicher wird er dich freigeben. Oskar, ich liebe ihn. Du liebst ihn? Aber der Mann ist ein Gnom. Er ist der reichste Mann von hier bis San Francisco. Was um alles in der Welt hat Geld mit Liebe zu tun? Das, was wir beide haben, die Einheit zweier erlesener Seelen. Oskar, ich mag dich unwahrscheinlich. Du magst mich? Und die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, hat enorm viel Spaß gemacht. Aber Spaß? Du musst das verstehen. Bevor ich ihn getroffen habe, hatte ich keinen Pfennig. Ich habe fremder Leute Häuser geputzt, ihre Wäsche gewaschen. Ich habe gearbeitet, bis die Blasen an meinen Händen aufgeplatzt sind. Bobby hat mich da rausgeholt. Aber ich versuche dir gerade mitzuteilen, dass auch ich sehr bald, es ist nur eine Frage von Wochen... Oskar, er liebt mich so, wie ich bin. Er lässt mir alle Freiheiten. Wie viele Männer würden ihrer Frau eine Affäre mit einem hübschen, jungen Dichter erlauben? Er weiß es? Du willst sagen, dass er es weiß? Natürlich. Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Bobby wusste gleich am ersten Abend, als du bei uns zu Besuch warst, dass ich am nächsten Tag mit dir schlafen werde. Wir haben das besprochen. Ihr habt das besprochen? Bobby hat erkannt, dass ich mich zu dir hingezogen fühlte. Er weiß, dass ich ihn liebe und nie verlassen werde. Mein Gott. Ihr habt darüber geredet wie ein Vater Krämer, der mit seiner Frau den nächsten Urlaub plant? Warum regst du dich so auf, Oskar? Das Leben ist kurz. Willst du wirklich die wenigen gemeinsamen Augenblicke wegwerfen, die uns noch bleiben? Oskar, schlaf mit mir. Madam. Hör auf sie, Junge. Ist eh die letzte Muschi, die du kriegst. Oskar stellte überrascht fest, dass er gar nicht überrascht war. Es war Biff. Biff, der Büffeljäger. Er war ihm also doch den ganzen Weg von Denver nach Manitou Springs gefolgt. Und jetzt stand er da, grinste in dumpfer Vorfreude und hielt einen Revolver in der fleischigen Pranke. Ah, Biff, prächtig. Einen Augenblick dachte ich schon, Sie kämen gar nicht. Sie sehen übrigens bestechend aus. Ist der Hut neu? Hey, bleib, wo du bist. Ich glaube, ich habe noch gar nicht erwähnt, welche Bewunderung ich für Ihren Pelzmantel hege. Jetzt pass mal auf, Jungchen. Also gut. Ich schlage vor, dass wir 10 Runden à 2 Minuten kämpfen. Ich kämpf nicht mit dir, du Fatzke. Ich verpasse dir einen Bauchschuss. Und dann stoße ich mich an deiner Freundin hier gesund. Oskar! Von vorne und von hinten. Nun, Biff, das ist ein ausgezeichneter Plan. Ganz vorzüglich. Aber bevor wir dazu kommen, möchten Sie fraglos dort fortfahren, wo wir in Denver so je gestört wurden. Glauben Sie mir, Biff, die Unterbrechung unseres Boxkampfs... Du hörst nicht richtig zu. Hier gibt's keinen Boxkampf. Ich knall dich ab. Mitten rein in den Bauch. Oscar wusste, dass die Szene gelaufen war. Das war es also. Er war 8.000 oder 9.000 Meilen gereist, um dem Tod in Gestalt eines schmierigen Grobians in einem schmierigen Büffelfellmantel entgegenzutreten. Hör zu, wenn du dich sofort hinkniest und mich darum bittest, dann schieße ich dir in den Kopf statt in den Bauch. Das ist ein ausgesprochen großzügiges Angebot. Aber vor vielen Jahren schon musste ich feststellen, dass das Knien die Bügelfalten meiner Hose ruiniert. Zu schade. Biff spannte den Hahn. Da trat Dr. John Holliday mit einem silbrig funkelnden Revolver in der Hand aus dem grauen Schatten eines Baumstamms hervor und flüsterte über die gesamte Lichtung: Lass die Waffe fallen und greif in eine Wolke. Ich wiederhole mich nicht gern. Biff warf sich herum, brachte seinen Revolver in Anschlag und Hollidays Colt explodierte. Auf Biffs Stirn tat sich ein kleines schwarzes Loch auf. Mit einem Ausdruck absoluter Überraschung breitete er die Arme aus, stolperte rückwärts und stürzte zu Boden. Er hat ganz eigenartige Augen. Wer? Doc Holliday. So melancholisch. Er muss im Leben schon schrecklich gelitten haben. Nun, du kannst ihn ja zum Frühstück einladen. Aber das musst du natürlich erst mit Tabor besprechen. Oscar, nicht. Du verdirbst alles. Sie kann etwas verderben, was längst ranzig ist. Hör zu. Bobby kommt nicht mit nach Leadville. Das ist unsere letzte Gelegenheit, etwas Zeit miteinander zu verbringen. Ich hatte auf etwas mehr deiner Zeit gehofft, als nur noch eine einzige Nacht. Oscar, ich habe dir keine Versprechung gemacht und du wusstest von Anfang an, dass ich mit Bobby verlobt bin. Komm ich nach deinem Vortrag heute Abend im Hotel besuchen. Ich warte auf dich. Ich fürchte, du wirst vergebens warten. Als sie am Hotel ankamen, reichte Oscar ihr wortlos die Zügel und stieg von der Kutsche. Er wusste nicht, was ihm mehr zu schaffen machte. Sein Entsetzen über Biffs Tod oder sein Kummer über den Verlust von Elizabeth Doe. Oscar, mein Junge. Ja? Wenn wir in Leadville sind, werden Sie sich dort den Eispalast ansehen? Wie bitte? Wild hat was Besseres vor. Ach ja? Habe ich das? Ich habe Sie gestern nach dem Vortrag gesehen. Ich konnte nicht umhin festzustellen, dass Sie mit Baby Doe recht vertraulich umging. Diese Schnalle. Mrs. Doe ist nur eine Bekannte und nicht mal eine besonders gute. Klar. Dann wissen Sie wohl nicht, dass Tabors Waggon an diesem Zug hängt und sie drin ist, er aber nicht. Und Sie wissen wohl auch nicht, dass sie Dauergast im Hotel Woods ist, Zimmer 303. Nein, das war mir tatsächlich nicht bekannt. Aber woher wissen Sie so viel über Mrs. Doe? Entschuldigen Sie, Gentlemen, ich möchte nicht unterbrechen, aber würden Sie so gut sein, Oscar, und mich in den Speisewagen begleiten? Ich habe die Frau geliebt. Ich wollte den Rest meines Lebens mit ihr zusammen sein. Werden Sie sie denn noch mal sehen? Haben Sie O'Connor gehört, was er über ihr Zimmer im Woods gesagt hat? Sie war dreist genug, mir vorzuschlagen, dass ich sie heute Abend dort besuche. Und? Gehen Sie hin? Selbstverständlich nicht. Ich muss einen Weg finden, sie zu vergessen. Wolfgang hat mir gesagt, dass Sie versucht haben, herauszufinden, wer von uns diese schrecklichen Morde begangen haben könnte. Ich war nicht sehr erfolgreich. Das Einzige, was ich erfahren habe, ist, dass diese Molly Woods rote Haare hatte. Aber vielleicht ist es wichtig. Das glaube ich nicht. Viele Frauen haben rotes Haar. Wie Ihre Mrs. Doe. Von meiner Mrs. Doe kann hier wohl nicht die Rede sein. Aber Oscar, so häufig sind rote Haare doch nicht. Vielleicht sollten Sie darüber mit Marshall Grigsby sprechen. Worüber sollen Sie mit mir sprechen? Plötzlich stand Marshall Grigsby vor ihnen und Oscar fühlte sich irgendwie schuldig. Wegen Elizabeth hatte er die Morde an den Prostituierten völlig vergessen. Nun, schön, Sie hier zu sehen, Marshall Grigsby. Setzen Sie sich doch zu uns. Ma'am? Marshall? Oscar hat etwas über die arme, tote Prostituierte herausgefunden. Ach ja? Und was ist das? Nur, dass sie rote Haare hatte. Was natürlich nur bedeutsam wäre, wenn die anderen Opfer auch rote Haare hatten. Können Sie den Mund halten? Das heißt, Sie hatten rote Haare? Ja. Alle vier? Alle fünf. Da gab's noch eine in San Jose. Hab heute Morgen ein Telegramm bekommen. Was werden Sie jetzt tun? Weitersuchen, solange mich niemand daran hindert. Waren alle fünf Prostituierte? Alle außer einer, und die hat vielleicht eine etwas lockere Moral gehabt. Vielleicht reicht dem Burschen sowas schon. Oscar fühlte sich erschöpft, ausgelaugt, erledigt. Er wollte nichts mehr von toten Prostituierten hören und von Frauen, die eine lockere Moral hatten. Was er brauchte, war Ruhe und Einsamkeit. Für den Rest der Fahrt suchte er sich einen Platz in einem leeren Abteil. Der Brief war perfekt. Er würde die Hure aus ihrem sicheren Unterschlupf nach draußen in die Dunkelheit locken. Er hatte das riesige Schloss aus Eis aus dem Zug gesehen. Dorthin würde er sie locken. Und sie würde kommen. Ja, sie würde kommen, um Wild ihren liederlichen, stinkenden, verlotterten Körper darzubringen. Er sah auf die Uhr. 8:30. Jetzt begann Wild mit seinem Vortrag. Er musste los. Er musste Zimmer 303 suchen und den Zettel unter der Tür durchschieben. Oscar, ich habe Sie gesucht. Warum sitzen Sie immer noch in Ihrer Garderobe? Es ist wegen Mrs. Doe, nicht wahr? Vielleicht sollten Sie doch noch einmal zu ihr gehen. Sehen Sie, genau das ist der Gedanke, der mich hier festhält. Ich fürchte, wenn ich jetzt ins Hotel gehe, werden mich meine Füße direkt in Ihr Zimmer tragen. Oscar, gehen Sie. Komm zu mir, Hure, komm zu mir, Schlampe. Meine liebe Mrs. Doe, wären Sie bitte so freundlich, sich heute Abend mit mir am Eispalast zu treffen. Ich werde mich nach meinem Vortrag direkt dorthin begeben. Ich habe etwas von großem Gewicht, das ich innig mit Ihnen teilen möchte. Ich freue mich sehr auf Ihr Kommen. Mit freundlichen Grüßen, Oscar Wilde. Das ist doch... Ein Scherz, ein schlechter Scherz. Etwas anderes konnte dieser Brief nicht sein. Aber wie konnte Elizabeth Doe nur denken, dass ein solches Gewäsch von ihm stammte? Kraftlos verdorrte Prosa. Wer konnte das geschrieben haben? Und warum? Rote Haare. Alle hatten rote Haare. Plötzlich wusste Oscar es. Nicht wer den Brief geschrieben hatte, aber warum. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Hey, pass doch auf! Marshall Grigsby, Sie müssen mir helfen. Er hat sie, der Mörder, der Wahnsinnige. Er hat Elizabeth. Was? Verdammt, Grigsby, verstehen Sie nicht. Mrs. Doe, es ist wegen der roten Haare. Der Mörder hat ihr eine Nachricht geschrieben. Er hat sich für mich ausgegeben. Am Eispalast, dort ist er mit ihr. Mrs. Doe, der Mörder? Grigsby, Sie sind besoffen. Los, geben Sie mir Ihren Revolver. Was? Ihren Revolver. Hier. Nehmen Sie mein Pferd. Oscar? Oscar? Bist du da? Bob, was ist passiert? Wo will Wild hin? Der Mörder. Beim Eispalast. Mrs. Doe. Geh zur Polizei, Bob. Sag ihnen Bescheid. Als Oscar beim Eispalast ankam, hörte er sie schreien. Und dann sah er sie. Mit gefesselten Händen und zerrissenem Kleid lag sie auf einem Schneehügel. Ihr nackter Körper schimmerte weiß im Mondlicht. Und er sah die schwarze Gestalt, die sich über sie beugte und etwas in der Hand hielt. Loslassen! Sein Leben lang würde Oscar sich an den Ausdruck in von Hesses Gesicht erinnern. Sie? Hau ab! Verschwinde! Lassen Sie sie los, von Hesse! Verschwinde! Du verdirbst alles! Ich will nicht auf Sie schießen, aber das werde ich, wenn Sie sie nicht loslassen. Du einfältiger, geistloser Mensch! Du verstehst nichts! Sie gehört mir. Dichter, nicht Heiden schießen. Wolfgang, erinnern Sie sich an unser Gespräch über den jungen Offizier, der die Gräber der Frauen geöffnet hat? Erinnern Sie sich noch, was Sie mir da erzählt haben? Nein, hau ab. Lass uns zufrieden. Sie haben mir erzählt, Sie glaubten, dass wir tief im Innersten alle gut sind. Sie sagten, wir seien kleine Mosaiksteine der Unendlichkeit und alle miteinander verbunden. Erinnern Sie sich, Wolfgang? Du willst mich reinlegen? Nein, das will ich nicht. Ich will Ihnen helfen, sich zu erinnern, wer Sie sind, was Sie sind. Sie sagten, wir könnten anderen keine Gewalt antun, ohne uns selbst Gewalt anzutun. Wir sind die anderen. Denken Sie nach, Wolfgang. Jeder von uns ist ein Teil vom Unendlichen. Sie und ich und die Frau. Sprechen Sie weiter, Dichter. Wolfgang, der junge Offizier. Sie haben mir erzählt, Sie glaubten, dass ein Teil seines Ichs entdeckt und aufgehalten werden wollte. Wolfgang, auch Sie wollten aufgehalten werden. Sonst hätten Sie diesen Brief an Mrs. Doe nicht geschrieben. Sie sind nicht schlecht, Wolfgang. Ich weiß es. Plötzlich legte von Hesse den Kopf in den Nacken und schrie. Es war ein Schrei des Schreckens und Entsetzens und endlos quälenden Schmerzes. Es schien, als wäre er schon immer da gewesen und würde für alle Ewigkeit fortdauern. Doch dann stieß er mit einer einzigen schnellen Bewegung die Frau von sich, trat einen Schritt zurück und fuhr mit dem Messer über seine Kehle. Mrs. Doe? Sie hat viel Blut verloren, aber der Doktor meint, es sei nicht ernst. Wenn Sie nicht aufgetaucht wären, hätte er Sie umgebracht. Ich hab's versagt. Naja, Marshall... Sie brauchen mich nicht mehr Marshall nennen. Das ist vorbei. Wie meinen Sie das? Ich bin den Job los. Hab gestern ein Telegramm bekommen. Deswegen habe ich mich ja volllaufen lassen und euch im Stich gelassen. Sie und Mrs. Doe. Ich will, dass Sie wissen, dass es mir wirklich leid tut. Wenn Sie mir nicht erzählt hätten, dass alle Frauen, die ermordet wurden, rothaarig waren, dann wäre ich nicht Hals über Kopf losgerannt. Ich hab's versaut. Aber Sie waren gut, Wild. Verdammt gut. Wenn es nur ein anderes Ende genommen hätte. Ich frag mich, ob von Hesse wusste, was er getan hat. Oder ob er genauso verrückt war wie dieser Unteroffizier, von dem er erzählt hat. Ich glaube, dass der von Hesse, den wir kannten, wirklich ein guter und religiöser Mensch war. Aber auf irgendeiner Ebene, tief unten in seinem Bewusstsein, muss er unter furchtbarem Druck gestanden, unter schwerer Schuld gelitten haben. Vielleicht war es ihm deshalb so wichtig, uns von dem jungen Offizier zu erzählen. Werden wir wohl nie ganz genau wissen. Tja, dann will ich mich mal auf die Socken machen. Gute Reise, falls ich Sie morgen nicht mehr sehe. Danke. Wo gehst du hin, Bob? Ins Hotel. Werde mich wohl hinhauen. Passen Sie auf sich auf, Wild. Sie auch, Marshall. Einfach Bob. Das reicht. Er wirkt deprimiert. Er hat sich selbst im Stich gelassen. Ja. Sagen Sie, Doktor... Ich heiße John. John. Ja. Eine Frage habe ich noch. Begleiten Sie wirklich die Tournee, um mit den Männern Poker zu spielen? Die Spiele waren das Tüpfelchen auf dem I. Und was bitte war das I? Sie. Ich? Ich verstehe nicht. Klar verstehen Sie, Dichter. Ah, so. Nun ja, wenn ich Sie richtig verstehe... Tun Sie. Ich fühle mich geschmeichelt, außerordentlich geschmeichelt. Aber wissen Sie... Es ist so, dass ich einer bestimmten Person sehr verbunden bin. Einer jungen Frau, um genau zu sein. Mrs. Doe. Ja. Und wissen Sie, wahrscheinlich ist es mein Manko, aber ich habe keinerlei persönliche Erfahrung mit dem anderen. Bisher. In der Tat, bisher. Wer weiß, was die Zukunft einem bringt. Wenn Sie es sich anders überlegen, lassen Sie es mich wissen. Selbstverständlich, auf der Stelle. Ich sagte es schon. Wenn mir etwas gefällt, bleibe ich dabei. Wir sehen uns, Dichter. Als die dunkle, schlanke Gestalt mit der Grazie eines Toreros durch den Raum schritt, traten die Leute zur Seite. Was für ein außergewöhnlicher Mann. Und was für außergewöhnliche Tage er doch erlebt hatte. Mit einem tiefen Seufzer erhob sich Oskar. Wie Grigsby gesagt hatte, es war Zeit, sich auf die Socken zu machen. Aus Marshall Grigsbys Archiven. 7. Juni 1891. Mein lieber Grigsby, zu meiner großen Überraschung und noch größeren Freude habe ich durch einen Brief von Mr. Vale erfahren, dass er Ihnen kürzlich in San Francisco in Begleitung Ihrer wunderschönen Ehefrau begegnet ist. Aber ich will zum Grund meines Schreibens kommen. Vor einem Jahr bin ich auf einer Deutschlandreise nach Kürten gefahren, einer Stadt nicht weit von Köln. Ich erinnerte mich, dass Wolfgang von Hesse dort seine Kindheit verbracht hatte. Und tatsächlich fand ich eine alte Frau, die die Familie gekannt hatte. Sie erzählte mir, dass Wolfgangs Mutter im Wochenbett gestorben war und er daraufhin als Einzelkind viele Jahre lang von seinem alleinstehenden Vater, einem nicht ordinierten Priester, erzogen wurde. Wenn ich dieser Frau Glauben schenken darf, war er ziemlich durchgedreht. Auf jeden Fall schlug er den Jungen viel und heftig. Als Wolfgang alt genug war, um zur Schule zu gehen, brachte der Vater eine Frau aus Berlin mit, bei der es sich, wie die alte Frau sagte, offensichtlich um eine Prostituierte handelte. Sie war liederlich und schlampig und hatte leuchtend rotes Haar. Ungefähr 2 Jahre später wurden die Nachbarn durch gellende Schreie des Jungen geweckt. Sie fanden ihn in einer winzigen Dachkammer auf eine schmale Pritsche gefesselt. Der Vater und die Frau lagen auf dem Boden. Sie waren schon seit mindestens einem Tag tot. Der Frau war die Kehle durchschnitten worden, vermutlich vom Vater, der dann Selbstmord begangen hatte, indem er sich das Messer ins eigene Herz stieß. Niemand hat je verstanden, warum der Junge nicht schon früher geschrien hatte. Als ich all dies erfuhr, dachte ich, ich sollte ihnen schreiben, um sie über diese Ereignisse in Kenntnis zu setzen. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören. Apropos, falls Sie Dr. John Holliday treffen, so teilen Sie ihm doch bitte mit, dass ich sein Angebot noch einmal überdacht habe. Mit freundlichen Grüßen verbleibe ich, Ihr Oscar Wilde. Oscar Wilde im Wilden Westen. Nach dem gleichnamigen Roman von Walter Satterthwaite. Teil 2. Aus dem Amerikanischen von Gunnar Kwiesinski. Erzähler Bodo Primus. Oscar Wilde, Oliver Reinhardt. Marshall Grigsby, Horst Sachtleben. Von Hesse, Helmut Stange. Doc Holliday, Jan Gebauer. Baby Doe, Frauke Puhlmann. Comtesse, Rita Russek. Weil, Mogens von Gardow. O'Connor, Jochen Striebeck, sowie Roland Bayer, Barbara Bojan, Burchard Tabinus, Markus Fennert, Fried Klaus, Harry Teschner, Jens Wawracek und andere. Musiker Benny Gebauer, Rudi Rischavi und Ralf Schmid. Ton und Technik Günter Hess und Daniela Röder. Regieassistenz Holger Buck. Musik Wolfgang Florey. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 2000.